Ein Land hat Schlagseite. Soziale Ungleichheit gefährdet die Demokratie. Ohne höhere Abgaben für Reiche zerbricht unsere Gesellschaft. Demokratie. Die Macht geht vom Volke aus. Demokratie ist eine schöne Sache. Sie verspricht einem Land Stabilität, Sicherheit und vor allem Freiheit. In einer Demokratie geht alle Macht vom Volk aus. Deswegen ist sie nach dem griechischen Wort Demos benannt, das Volk heißt. Das unterscheidet sie von anderen Regierungsformen wie Autokratie, Diktatur oder auch Monarchie. Aber auch Demokratie bedeutet nicht, dass alle einfach machen können, was sie wollen. In den Grenzen der Verfassung, bei uns heißt sie Grundgesetz, entscheidet in der Demokratie die Mehrheit. Das kann durchaus dazu führen, dass erhebliche Teile der Bevölkerung etwas anderes wollen, als von der Mehrheit durchgesetzt wird. In extremen Fällen können sogar kleine Minderheiten die Mehrheit dominieren. Denken wir an ein allgemeines Tempolimit auf Autobahnen. Obwohl sich seit langem eine breite Mehrheit der deutschen Bevölkerung dafür ausspricht und Parteien wählt, die diese Meinung im Parlament vertreten, kann sich die FDP weiterhin querstellen und ein Tempolimit verhindern, obwohl sie bei der letzten Bundestagswahl nur 11% der Stimmen auf sich vereinte und inzwischen nur noch knapp über der 5%-Hürde dümpelt. So gesehen kann in der Demokratie ein gutes Zehntel der Wählenden der Mehrheit ihren Willen aufzwingen. Aber es ist immerhin ein Zehntel der Wählenden. Kein Diktator, kein Kaiser, keine autokratische Herrscherin. Trotz aller Ecken und Kanten ist die Demokratie darum, so formulierte es sinngemäß der einstige britische Premierminister Winston Churchill, die beste aller schlechten Staatsformen. Das Wohlstandsversprechen. Wie man aus Nazis Demokraten macht. Demokratie ist nicht selbstverständlich, auch und gerade nicht in Deutschland. Die erste Demokratie auf deutschem Boden, die Weimarer Republik, wurde vor gerade mal 105 Jahren eingeführt und scheiterte schon 15 Jahre später. Dafür gab es viele Gründe. Eine wesentliche Rolle spielte, dass zu wenige Menschen klar hinter der Demokratie als Staatsform standen. Die Republik war, wie es der ehemalige Reichstagspräsident Paul Löbe ausdrückte, eine Demokratie ohne Demokraten. Die Deutschen wählten nach wenigen Jahren Demokratie die NSDAP an die Macht, die eine mörderische Diktatur errichtete. Nach dem Sieg über Nazi-Deutschland standen die Alliierten 1945 vor der großen Herausforderung, in einem Land ohne nennenswerte demokratische Tradition und Kultur eine funktionierende, liberale Demokratie aufzubauen. Die Deutschen waren besiegt, mussten aber vom demokratischen Neuanfang erst überzeugt werden. Die Vorteile der demokratisch-parlamentarischen Staatsform waren vielen nicht offensichtlich, die keine Arbeit und nichts zu essen hatten. Wenn man wollte, dass die Deutschen sich für die Demokratie erwärmten, musste man sie mit etwas anderem locken als nur mit der abstrakten Idee der politischen Selbstbestimmung. Das wesentliche Versprechen bei der Gründung der Bundesrepublik lautete daher, neben einem Leben in Freiheit, dass alle zumindest ein wenig Wohlstand genießen können. Alle bekommen ein Stück vom Kuchen ab. Das Wohlstandsversprechen. Dieses Versprechen, dass es allen wirtschaftlich gut gehen werde, ist seit der Gründung unseres Staates ein zentraler Faktor für die politische Stabilität der Bundesrepublik. An dieses Wohlstandsversprechen glauben heute allerdings immer weniger Menschen in Deutschland und zugleich entwickeln immer mehr BürgerInnen Zweifel an der Demokratie an sich. Nach der Corona-Pandemie nahm zwar die Zahl derer leicht zu, die mit der Demokratie ziemlich zufrieden sind. Stärker wuchs aber der Anteil jener, die nicht sehr zufrieden sind. Der Anteil der Menschen, die sehr zufrieden sind mit der Demokratie, sank auf ein 5-Jahrestief. Populistische, im Kern demokratiefeindliche Politik ist in den letzten Jahren nicht nur in Deutschland auf dem Vormarsch. In manchen Umfragen kommt eine rechtsradikale Partei wie die AfD auf rund 30% der Stimmen. Zufall oder Zusammenhang? Verlieren die Menschen zu Recht den Glauben an das Wohlstandsversprechen? Wie gerecht verteilen wir den Kuchen bei uns? Und ist die Art, wie wir ihn verteilen, schuld daran, dass Menschen sich in Deutschland von der Demokratie abwenden?